Moment beim Lesen. Manchmal, o glücklicher Augenblick, bist du in ein Buch so vertieft, dass du in ihm versinkst. Du bist gar nicht mehr da. Herz und Lunge arbeiten, dein Körper verrichtet gleichmäßig seine innere Fabrikarbeit. Du fühlst ihn nicht. Du fühlst dich nicht. Nichts weißt du von der Welt um dich herum, du hörst nichts, du siehst nichts, du liest. Du bist im Banne eines Buches. So möchte man gern gelesen werden. Doch plötzlich lässt die stählerne Bindung um eine Spur nach. Das Tau, an dem du gehangen hast, senkt sich um eine Winzigkeit. Die Kraft des Autors ist vielleicht ermattet oder er hat seine Intensität verringert, weil er sie sich für eine andere Stelle aufsparen wollte oder er hat einen schlechten Morgen gehabt. Plötzlich lässt es nach. Das ist, wie wenn man aus einem Traum aufsteigt. Rechts und links an den Buchseiten tauchen die Konturen des Zimmers auf. Noch liest du weiter, aber nur mit 3/4 Kraft. Du fühlst dumpf, dass da außerhalb des Buches noch etwas anderes ist. Die Welt. Noch liest du. Aber schon schiebt das Zimmer seine unsichtbaren Kräfte an das Buch. An dieser Stelle ist das Werk wehrlos. Es behauptet sich nicht mehr gegen die Außenwelt. Ganz leise wirst du zerstreut. Du liest nun nicht mehr mit beiden Augen. Da blickst du auf. Guten Tag, Zimmer. Das Zimmer grinst. Unhörbar. Du schämst dich ein bisschen und machst dich, leicht verstört, wieder an die Lektüre. Aber so schön, wie es vorher gewesen ist, ist es nun nicht mehr. Draußen klappert jemand an der Küchentür, der Straßenlärm ist wieder da und über dir geht jemand auf und ab. Und nun ist es ein ganz gewöhnliches Buch, wie alle anderen. Wer so durchhalten könnte? 200 Seiten lang. Aber das kann man wohl nicht.